D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Eure Jobs, die sind tatsächlich richtig gefährdet. Wahrscheinlich werdet ihr in ein paar Jahren überhaupt gar keine Arbeit mehr finden. Diese schöne Job-Euphorie, die machen wir jetzt mal schön kaputt. Es platzt nämlich das Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer Studie heraus, die sagt, dass Roboter uns in den nächsten Jahren Millionen von Jobs wegnehmen werden. Wie viele denn genau, Martina Schulte? Also 5 Millionen Arbeitsplätze sollen in den nächsten 5 Jahren angeblich in den Industrieländern wegfallen. Insgesamt sogar 7 Millionen Arbeitsplätze. Das sagt diese Untersuchung voraus, die das Weltwirtschaftsforum in Davos heute veröffentlichen wird und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gestern mal eben gemeinerweise vorab geleakt hat. Das Weltwirtschaftsforum steht ja in diesem Jahr unter dem Motto die Bewältigung der 4. industriellen Revolution. 4. industrielle Revolution bedeutet, also die Veranstalter meinen damit den Fortschritt in der Technologie, also künstliche Intelligenz, Robotik, Big Data, all diese Dinge, über die wir auch an dieser Stelle bei Schaum oder Hase oft sprechen. Und diese Studie dazu, die kam durch eine Umfrage unter den Top-Managern der 350 größten Konzerne der Welt zustande. Und wo sollen diese Jobs jetzt wegfallen? Vor allen Dingen in Büros und in der Verwaltung. Fabriken sind ja bereits weitestgehend automatisiert. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt, gefährdet seien vor allen Dingen die Angestellten mit weißem Kragen. White Collar. Genau. Und sie sind gefährdet durch Roboter, die Auto fahren, Roboter, die Kranke pflegen und Roboter, die, Zitat, selbst Schachgroßmeistern keine Chance lassen. Besonders gruselig sind demnach die Aussichten für die Mittelschicht, also für Sachbearbeiter und Angestellte im Gesundheitssektor. In Japan werden ja bereits jetzt schon Roboter in der Krankenpflege eingesetzt. Nicht so gut sieht es auch aus in der Energie- und Finanzwirtschaft. Also Taxifahrer, Postboten, Krankenschwestern, Buchhalter oder Anlageberater werden wegrationalisiert. Disponenten braucht in Zukunft dann auch keiner mehr, weil sich ja die Computerprogramme automatisch darüber austauschen, wann die Spedition eine Fracht vom Hafen in die Fabrik bringen will. Und deinen Job, Till, und meinen, den macht in 5 Jahren dann bestimmt auch ein Roboter. 5 Jahre nur noch? Ja. Das kriegen die niemals hin. Ganz im Uns Ernst. Zu ersetzen in 5 Jahren. In niemals. 5 Jahren? Das ist unmöglich. Glaube ich nicht. Aber egal, ich lasse mir schlechte Laune machen. Wir können es aber mal umdrehen. Alle sagen doch auch immer, die Leute im Silicon Valley, die sich diese schöne neue Welt ausdenken, dass diese Revolution auch neue Jobs schafft. Das ist auch so. Und wie viele da entstehen, das weiß natürlich auch keine Sau. Aber die Glaskugel-Gucker aus den großen Unternehmen, die prophezeien, dass im IT-Bereich neue Jobs zu erwarten sind. Im Bereich Robotik, 3D-Drucker, Nanotechnologie, Gen- und Biotechnik, mobiles Internet. Aber die Manager glauben eben auch, dass es eben nur 2 Millionen neue Jobs für IT-Spezialisten bis zum Jahr 2020 geben wird. Also, dass quasi der IT-Sektor, die Jobs, die woanders wegfallen, nicht kompensieren kann. Ja, und vor allem sieht es wahrscheinlich für Deutschland nicht besonders gut aus, oder? Deutschland wird, munkelt die Studie, stärker vom Wandel betroffen sein als andere Staaten in Europa. Und Frauen sollen auch gefährdeter sein als Männer, dass sie irgendwie ihren Arbeitsplatz verlieren. Weil Frauen ja keine Ahnung haben von Computern. Du sagst es, Till. Aber du wirst lachen. Genau damit begründet das die Studie. Männer seien im Vorteil, weil die sich eher für naturwissenschaftliche und IT-Berufe interessieren und in den sogenannten MINT-Fächern der Frauenanteil immer noch zu niedrig ist. Nach deinen letzten Ausführungen traue ich mich kaum, an dieser Stelle zu fragen, wie realistisch ist diese Studie? Also man muss sagen, es gibt eine 2 Jahre alte Studie des MIT über das 2. Maschinenzeitalter, die zu einem recht ähnlichen Ergebnis kommt. Also Automatisierung werde die Einkommensunterschiede zwischen den Menschen vergrößern, Übergangsphänomen Massenarbeitslosigkeit unausweichlich. Also die Studie ist erstmal nichts Neues. Das schreibt auch das Blog der Wirtschaftswoche. Die meinen hier, mehr als je zuvor habe man in diesem Jahr in Davos das Gefühl, dass die Teilnehmer mit Problemen konfrontiert sind, die schon lange auf dem Tableau sind. Aber dann kommt natürlich dazu, dass solche Studien immer ein Stück Kaffeesatzleserei sind, denn wer weiß schon, wie sich in den nächsten 5 Jahren das wirklich alles so weiterentwickelt, was Menschen sich jetzt noch alles so an neuen Geschäftsideen einfallen lassen. Und solche Unkenrufe hat es auch immer gegeben. Ne? Also denk mal an die Automatisierung in den 80er Jahren. Ne? Als das kam, da hat man auch gesagt, ah, das wird alle Arbeitsplätze vernichten. Die elektrische Schreibmaschine wird euch arbeitslos machen, hat genau. man gesagt. Trotzdem gibt es in Deutschland heute mehr Beschäftigte als damals. Und ich denke auch, ein weiteres mögliches Szenario ist da ein bisschen realistischer, und zwar, dass Roboter Roboter per se Arbeitsplätze nicht vernichten, sondern dass sie sie verändern. Also das heißt, in vielen Jobs werden, glaube ich, Menschen Routineaufgaben an Roboter abgeben und sie werden aber die Zeit vielleicht eher für komplexere Aufgaben nutzen. Also das heißt, wenn zum Beispiel der Roboter Verwaltungsaufgaben von Ärzten und Pflegern erledigen kann, dann haben die ja vielleicht auch wieder mehr Zeit für Patientengespräche. Oder du hast halt cool. So einen Roboter für die wirklich komplexen Aufgaben und wir können dann, anstatt hier im Studio rumzustehen, dem Roboter vielleicht einfach mal was zu trinken reichen oder ihm eine Schraube wechseln. Das wäre mein Traum für in 5 Jahren. Ihn einfach also ich gehe davon stehen. Aus, dass ich dann nicht mehr hier stehe. Das macht dann mein Roboter. Wir müssen auf jeden Fall keine große Panik verbreiten. Wenn ihr genau wissen wollt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass euer Job ersetzt wird durch einen Roboter, die BBC hat mal eine interessante Sache dazu gemacht, findet man unterm Google-Stichwort Suchmaschinenroboter. Will a robot take your job? Kann man sich angucken, seinen Beruf eingeben und dann kommt da was raus. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?